Abschnitt 21 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 21. Kapitel: Eine Seele über Bord. Rehngelm erwachte am folgenden Morgen um 4 Uhr davon, dass jemand seinen Namen rief. Er setzte sich im Bett aufrecht und lauschte. Es war still. Er zog das Rollo auf und sah einen grauen Herbstmorgen, regnerisch und windig. Er legte sich wieder hin und versuchte zu schlafen, aber vergebens. Es waren so sonderbare Stimmen im Wind. Sie klagten und warnten und weinten und wimmerten. Er versuchte, an etwas Angenehmes zu denken, an sein Glück. Er nahm seine Rolle und fing an zu lernen. Es wurde aber nur: Ja, mein Prinz. Und er dachte an Falanders Worte und er fand, dass dieser zum Teil recht habe. Er versuchte zu denken, wie er als Horatio auf der Bühne aussehen werde. Er versuchte, sich Agnes als Ophelia vorzustellen, und er sah in ihr eine heuchlerische Intrigantin, die auf den Rat des Polonius dem Hamlet Netze legte. Er versuchte, dieses Bild zu verscheuchen, und statt Agnes sah er das galante Fräulein Jacquette, das zuletzt im Stadttheater die Ophelia gespielt hatte. Vergebens suchte er, diese unangenehmen Gedanken und Bilder zu verjagen. Sie verfolgten ihn aber wie Mücken. Als er sich müde gekämpft hatte, schlief er ein und machte dieselben Qualen im Traum durch. Er riss sich von ihnen los und weckte sich, schlief aber wieder ein und die gleichen Gesichter wiederholten sich. Gegen 9 Uhr erwachte er mit einem Schrei, und da sprang er aus dem Bett, als wollte er böse Geister fliehen, die ihn verfolgten. Als er vor den Spiegel trat, sah er, dass er geweint hatte. Er kleidete sich in Eile an, und als er die Stiefel anziehen wollte, lief ihm eine Spinne über den Fußboden. Er wurde froh, denn er glaubte auch, dass Spinnen Glück bedeuten. Ja, er kam in vortreffliche Laune und sagte sich, man müsse abends keine Krebs essen, wenn man gut schlafen wolle. Er trank seinen Kaffee und rauchte eine Pfeife und saß da und lächelte über die Regenschau und den Wind draußen, als es an seine Türe klopfte. Er fuhr zusammen, denn er fürchtete heute jede Nachricht. Er wusste nicht, warum. Dann dachte er an die Spinne und öffnete ruhig. Es war Herrn Falanders Mädchen, das ihn bat, pünktlich um 10 Uhr in einer höchst wichtigen Angelegenheit zu Herrn Falander zu kommen. Wieder wurde er von dieser unbeschreiblichen Angst überfallen, die ihn beim Morgenschlummer gequält hatte. Er versuchte, sich die Stunde bis 10 zu vertreiben, aber es war unmöglich. Da zog er sich an und eilte mit klopfendem Herzen zu Falander. Der hatte sein Zimmer bereits aufräumen lassen und war bereit, ihn zu empfangen. Er begrüßte Rehngelm freundlich, aber ungewöhnlich ernst. Der bestürmte ihn mit Fragen. Falander antwortete aber, er könne vor 10 nichts sagen. Rehngelm wurde unruhig und wollte wissen, ob es etwas Unangenehmes sei. Falander sagte, nichts sei unangenehm, wenn man bloß verstehe, es richtig zu sehen. Und er erklärte, viele Dinge, die uns unerträglich vorkommen, könnten sehr leicht ertragen werden, wenn man sie nur nicht überschätze. So vertrieb man sich die Zeit bis 10. Da klopfte es 2-mal leise an die Tür, und als sie sofort geöffnet wurde, trat Agnes herein. Ohne nach den Anwesenden zu sehen, zog sie den Schlüssel draußen aus und schloss die Tür von innen. Ihre Verlegenheit, als sie sich dann umdrehte und 2 statt 1 sah, dauerte bloß 1 Sekunde und löste sich in eine angenehme Überraschung auf, auch Rehngelm hier zu treffen. Sie warf den Regenmantel ab und eilte ihm entgegen. Er nahm sie in die Arme, drückte sie heftig an die Brust, als habe er sie 1 Jahr nicht gesehen. »Du bist lange fort gewesen, Agnes.« »Lange? Was meinst du damit?« »Ich glaube, ich habe dich eine Ewigkeit nicht gesehen. Du siehst heute so wohl aus. Hast du gut geschlafen?« »Findest du, dass ich wohler aussehe als gewöhnlich?« »Ja, das finde ich. Du bist so rot und hast kleine Grübchen in den Backen. Willst du Falander nicht begrüßen?« Der stand ruhig da und hörte das Gespräch an, aber sein Gesicht war weiß wie Gips und er schien zu überlegen. siehst du aber angegriffen aus«, sagt Agnes und macht einen Kreuzsprung durchs Zimmer mit den weichen Bewegungen einer jungen Katze, nachdem sie sich aus Renjelms Armen gewunden. Falander antwortete nicht. Agnes betrachtete ihn genauer und sah auf einmal seine Gedanken. Ihr Gesicht verwandelte sich wie eine Wasserfläche, wenn der Windstoß kommt. Aber bloß eine Sekunde. In der nächsten war sie wieder ruhig, und nachdem sie mit einem Blick Renjelm untersucht und die Situation verstanden hatte, auf alles gefasst. Kann man erfahren, was es für wichtige Angelegenheiten sind, die uns so früh hierher gerufen haben? Sagte sie munter und schlug Falander auf die Schulter. Ja, begann der, so fest und entschlossen, dass Agnes erbleichte, warf aber im selben Augenblick den Kopf zurück, als wolle er die Gedanken auf ein anderes Gleis laufen lassen. Mein Geburtstag ist heute und ich lade euch zum Frühstück ein. Agnes, die den Zug direkt auf sich hatte zukommen sehen, fühlte sich gerettet, brach in ein klingendes Lachen aus und umarmte Falander. Da ich aber das Frühstück erst um 11 bestellt habe, so müssen wir so lange warten. Bitte setzt euch. Es wurde still, unheimlich still. Es geht ein Engel durchs Zimmer, sagte Agnes. Das warst du, sagte Renjelm und küsste ihr ehrerbietig und innig die Hand. Falander sah aus wie jemand, der aus dem Sattel geworfen ist, aber Anstrengungen macht, wieder hinaufzuklettern. Ich habe heute Morgen eine Spinne gesehen, sagte Renjelm. Das bedeutet Glück. Renier Matin, Chagrin, sagte Falander. Kennst du das nicht? Was bedeutet das? Fragte Agnes. Spinne am Morgen, Kummer und Sorgen. Es wurde wieder still und der Regen, der stoßweise gegen die Fenster peitschte, ersetzte das Gespräch. Ich habe heute Nacht ein so erschütterndes Buch gelesen, fing Falander wieder an, dass ich fast gar nicht schlief. Was war das für ein Buch? Fragte Renjelm ohne weiteres Interesse für die Sache, denn er fühlte sich noch immer unruhig. Es hieß Pierre Clement und handelte von der gewöhnlichen Weibergeschichte. Die war aber so lebendig dargestellt, dass sie einen lebhaften Eindruck machte. Was ist die gewöhnliche Weibergeschichte für eine, wenn ich fragen darf? Sagte Agnes. Untreue und Falschheit natürlich. Und dieser Pierre Clement, sagte Agnes, der wurde selbstverständlich betrogen. Er war ein junger Maler, der die Geliebte eines anderen liebte. Jetzt erinnere ich mich, dass ich den Roman gelesen habe, sagte Agnes. Er hat mir sehr gefallen. Verlobte sie sich dann nicht mit einem, den sie wirklich liebte? Ja, so war es, und während der Zeit behielt sie ihre alte Verbindung bei. Damit wollte der Verfasser zeigen, dass das Weib auf zwei Arten lieben kann, der Mann nur auf eine. Das ist sehr richtig, nicht wahr? Gewiss, dann aber kam der Tag, da ihr Verlobter ein Bild zum Wettbewerb einreichen wollte. Kurz und gut, sie gab sich dem Präfekten hin und Pierre Clement wurde glücklich und konnte sich verheiraten. Und damit will der Verfasser sagen, das Weib kann für den, den sie liebt, alles opfern. Der Mann dagegen. Das ist das Schändlichste, was ich je gehört habe, brach Falander los. Er stand auf und trat an seinen Sekretär. Er öffnete heftig die Klappe und nahm einen schwarzen Kasten heraus. Hier, sagte er und reichte Agnes den Kasten, geh nach Haus und befreie die Welt von einem Abschaum. Was ist das? Sagte Agnes lachend, indem sie den Kasten öffnete und einen sechsläufigen Revolver herausnahm. »Nein, was ist das für ein hübsches Ding? Hattest du den nicht als Karl Moor?« »Ja, gewiss, ich glaube, er ist geladen.« Sie erhob den Revolver, zielte nach der Schornsteinklappe und drückte ab. »Schließ ihn ein«, sagte sie, »das ist kein Spielzeug, meine Freunde.« Renjelm hatte sprachlos dagesessen. Er verstand alles, konnte aber kein Wort hervorbringen. Und er stand so unter dem Zauber des Mädchens, dass er nicht einmal unfreundliche Gefühle gegen sie hervorsuchen konnte. Er wusste allerdings, dass ein Messer durch sein Herz gegangen war, aber der Schmerz hatte noch nicht Zeit gehabt, sich einzufinden. Falander war von so viel Frechheit aus der Fassung gebracht und brauchte eine Weile, um sich zu erholen. Da seine moralische Hinrichtung vollständig misslungen und sein Theaterkuh für ihn selbst ungünstig ausgefallen war. »Wollen wir jetzt nicht gehen?« sagte Agnes und fing an, ihr Haar vorm Spiegel zu ordnen. Falander öffnete die Tür. »Geh«, sagte er, »und nimm meinen Fluch mit. Du hast den Seelenfrieden eines ehrlichen Mannes vernichtet.« »Wovon schwatzt du? Schließ doch die Tür. Es ist hier nicht warm.« »So, wir müssen deutlicher sprechen. Wo bist du gestern Abend gewesen?« »Das weiß Fjalmar, und das geht dich nichts an.« »Du warst nicht bei deiner Tante. Du hast mit dem Direktor suppiert.« »Das ist nicht wahr.« »Ich habe dich um 9 im Ratskeller gesehen.« »Das lügst du. Ich bin um die Zeit zu Hause gewesen. Du kannst Tantes Mädchen fragen. Sie hat mich nach Haus gebracht.« »So was hätte ich nicht erwartet.« »Können wir dieses Gespräch nicht beenden, damit wir endlich einmal fortkommen? Du musst nachts nicht solch dumme Bücher lesen, sonst bist du am Tage kollerig. Zieht euch an.« Rynjelm musste sich an den Kopf fassen, um nachzufühlen, ob der noch an seiner richtigen Stelle saß, denn alles war für ihn auf den Kopf gestellt. Als er sich überzeugt hatte, dass alles stimmte, suchte er einen klaren Gedanken, der die Frage aufklären konnte, fand aber keinen. »Wo bist du am 6. Juli gewesen?« fragte Falander mit der vernichtenden Miene eines Richters. »Mit was für dummen Fragen kommst du mir? Wie kann ich mich erinnern, was vor 3 Monaten geschehen ist?« »Du warst bei mir, während du Hjalmar gesagt hast, du seist bei deiner Tante gewesen.« »Hör nicht auf ihn«, sagte Agnes und ging liebkosend auf Rynjelm zu. »Er schwatzt zu viel Dummheiten.« Im nächsten Augenblick hatte Rynjelm sie beim Hals gefasst und warf sie rücklings in die Ofenecke, wo sie auf einem Holzhaufen still und unbeweglich liegen blieb. Darauf nahm Rynjelm seinen Hut, aber Falander musste ihn in den Mantel helfen, so schlotterten ihm die Glieder. »Komm, lass uns gehen«, sagte er, spuckte auf die Steine vom Ofen und ging. Falander zögerte einen Augenblick, untersuchte Agnes Pulse und folgte Rynjelm, den er im unteren Flur einholte. »Ich bewundere dich«, sagte Falander zu Rynjelm. Die Sache stand wirklich über und außer aller Erörterung. »Ich bitte dich, sie immer da stehen zu lassen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um uns an unserer Gesellschaft zu freuen. Ich flüchte mit dem nächsten Zug nach Haus, um zu arbeiten und zu vergessen. Lass uns in den Ratskeller gehen und uns betäuben, wie du es nennst.« Sie kamen in den Keller und nahmen ein Privatzimmer, verbaten sich aber die kleinen Zimmer. Bald saßen sie an einem gut besetzten Tisch. »Bin ich grauhaarig?« fragte Rynjelm und fasste sich ins Haar, das ganz feucht war und dicht am Schädel anlag. »Nein, mein Freund, das wird man nicht so bald. Ich bin es nicht einmal.« »Hat sie sich was zerschlagen?« »Nein.« »In diesem Zimmer war's, zum ersten Mal.« Er stand vom Tisch auf, schwankte zum Sofa und fiel dort auf die Knie, legte seinen Kopf aufs Sofa und brach in ein Weinen aus, wie ein Kind, das im Schoß seiner Mutter weint. Falander setzte sich neben ihn und nahm seinen Kopf zwischen die Hände. Rynjelm fühlte etwas Heißes, wie einen Feuerfunken auf seinen Hals fallen. »Wo ist die Philosophie, mein Freund? Her damit, ich ertrinke, einen Strohhalm, her!« »Armer, armer Junge! Ich muss sie sehen, ich muss sie um Verzeihung bitten, ich liebe sie. Dennoch hat sie sich was zerschlagen, Gott im Himmel, dass man leben und so unglücklich sein kann, wie ich bin.« Um 3 Uhr nachmittags reiste Rynjelm mit dem Zug nach Stockholm. Falander schlug selbst die Coupé-Tür hinter ihm zu und schloss sie. Ende von Abschnitt 21.